Von Kuibyschew aus sprach Wilhelm Pieck, der spätere Präsident der DDR, am 7. oder 8. Februar 1942. Unterdessen hatte sich das Blatt für die deutschen Armeen gewendet. Der Vormarsch war zum Stehen gekommen. Die deutschen Truppen besaßen kaum Ausrüstung für den russischen Winter. Panzer und Nachschubfahrzeuge versanken im Morast. Kurz nach Pieks Ansprache konnten die meisten der evakuierten Rundfunkmitarbeiter nach Moskau zurückkehren. Allerdings wurden sie jetzt noch stärker überwacht als vorher. Von der Propagandaabteilung der Roten Armee und dem sowjetischen Geheimdienst auf der einen Seite und den führenden Funktionären der kommunistischen Exilparteien auf der anderen. Freiräume gab es so gut wie keine mehr. Die aktuelle Kriegslage prägte immer stärker die Inhalte der Sendungen. Das wurde besonders deutlich bei der Schlacht um Stalingrad, die zum entscheidenden Wendepunkt im Zweiten Weltkrieg werden sollte. Stalingrad sollte von der 6. Deutschen Armee unter General Friedrich Paulus eingenommen werden, um den Weg zu den Ölquellen im Kaukasus zu öffnen und den sowjetischen Nachschub über die Wolga zu unterbinden. Zunächst sah es auch ganz danach aus, aber dann gelang es den starken sowjetischen Verbänden, die Armee einzukesseln. Hitler verbot alle Ausbruchsversuche und Radio Moskau meldete am 29. Januar 1943, dass sich immer mehr deutsche Soldaten gefangen nehmen ließen. Die Zahl der Deutschen, die sich gefangen nehmen lassen, wird mit jeder Stunde. Noch ein General, drei Obersten, vier Oberstleutnants und andere höhere Offiziere haben sich gefangen nehmen lassen. Anfang Februar 1943 kapitulierten die Reste der 6. Armee unter dem unterdessen zum Generalfeldmarschall ernannten Paulus. Hier ist der Moskauer Rundfunk in deutscher Sprache. Dieser erste Monat des neuen Jahres begann damit, dass die Rote Armee am 1. Januar das von den Deutschen stark befestigte und erbittert verteidigte Wilicki Luki im Sturm nahm und die ganze deutsche Besatzung niederkämpfte. Und er endete damit, dass am 31. Januar die Gruppe der Hitlertruppen, die westlich des zentralen Teils Stalingrads eingekreist worden war, völlig aufgerieben wurde. Dabei ergaben sich der Kommandierende dieser Armee, Generalfeldmarschall Paulus, sein Stab und weitere 15 Generäle. Soldaten und Offiziere mit Paulus an der Spitze gingen in Kriegsgefangenschaft. Hitler soll getobt haben, als er davon erfuhr. Ein deutscher Generalfeldmarschall in sowjetischer Kriegsgefangenschaft war für ihn unvorstellbar. Im deutschen Rundfunk klang das natürlich anders. Ihrem Fahneneid bis zum letzten Atemzug getreu ist die 6. Armee unter der vorbildlichen Führung des Generalfeldmarschalls Paulus der Übermacht des Feindes und der Ungunst der Verhältnisse erlegen. Ihr Schicksal wird von einer Flak-Division der deutschen Luftwaffe, zwei rumänischen Divisionen und einem kroatischen Regiment geteilt, die in treuer Waffenbrüderschaft mit den Kameraden des deutschen Heeres ihre Pflicht bis zum Äußersten getan haben. Noch ist es nicht an der Zeit, den Verlauf der Operationen zu schildern, die zu dieser Entwicklung geführt haben. Eines aber kann schon heute gesagt werden. Das Opfer der Armee war nicht umsonst. Als Bollwerk der historischen europäischen Mission hat sie viele Wochen hindurch den Ansturm von 6 sowjetischen Armeen gebrochen. Vom Feinde völlig eingeschlossen, hielt sie in weiteren Wochen schwersten Ringens und härtester Entbehrungen starke Kräfte des Gegners gebunden. Sie gab damit der deutschen Führung die Zeit und die Möglichkeit zu Gegenmaßnahmen, von deren Durchführung das Schicksal der gesamten Ostfront abhing.